Gottes Angesicht. Verdammt sei jedes Wort, das deine Zunge spricht. Allmächtiger, vergib mir dieses Volk, es ist verflucht. Von den Götzen seiner Heidenmutter heimgesucht. Du hast uns nichts gebracht als Leid und große Not. Du alleine trägst die Schuld an deines Bruders Tod. Zu Stolz und Hexerei hat deine Mutter dich verführt. Doch ich werde dir schon zeigen, welcher Platz dem Wald gebührt. Wechselbalg, Wechselbalg, Fluch des Bösen, Wechselbalg. Heidenblut, Satansblut, wieder die Natur. Wechselbalg, Wechselbalg, Evas Tochter, Wechselbalg. Heidenblut, Satansblut, Teufelskreatur. Was in aller Welt glaubst du, dass du bist? Ich beende hier und jetzt deine Gnadenfrist. Gottes Allmacht sollst du spüren, setzt du dich auch zur Wehr. Ich werde dich kasteien, durch mich obsiegt der Herr. Wechselbalg, Wechselbalg, Blut des Bösen, Wechselbalg. Heidenblut, Satansblut, Teufelskreatur. Weiber lernen niemals lesen, Weiber schweigen immer still. Weiber sind von simplem Wesen, weil es so der Herrgott will. Herr, ich folge deinem Faden und wasche deinen Namen rein. Ich als ein treuer Diener werde hier dein Werkzeug sein. Wechselbalg, Wechselbalg, Fluch des Bösen, Wechselbalg. Heidenblut, Satansblut,